Schritt E, Übung 34. A. Und hier nochmal eine wichtige Durchsage für alle Singles, die noch nach ihrem Traumpartner suchen. Und natürlich auch für alle Paare, die einfach mal wieder tanzen und quatschen wollen. Am nächsten Wochenende findet in der Stadthalle Minden wieder die große Ü30-Party statt. Heiße Live-Musik, kalte Getränke und flotte Jungs und Mädels, natürlich alle über 30. Nicht vergessen, am Samstag, 31. August. Und hier nochmal eine wichtige Durchsage für alle Singles, die noch nach ihrem Traumpartner suchen. Und natürlich auch für alle Paare, die einfach mal wieder tanzen und quatschen wollen. Am nächsten Wochenende findet in der Stadthalle Minden wieder die große Ü30-Party statt. Heiße Live-Musik, kalte Getränke und flotte Jungs und Mädels, natürlich alle über 30. Nicht vergessen, am Samstag, 31. August.